Aus dem Mund des Riesen. Außerhalb Ägyptens glaubten allerdings nur wenige Menschen an diese Geschichte, falls sie überhaupt je von ihr gehört hatten. Eine Krokodildämonin? Das Herz gegen eine Feder aufwiegen? Was ist denn das für ein Quatsch? Dafür hatten sie anderswo ihre eigenen Geschichten. Wenn zum Beispiel ein indischer Priester seinen Schülern die indischen Regeln beibringen wollte, erzählte er die Geschichte von den Göttern und dem Riesen. Am Anfang gab es keine Menschen auf der Erde, erzählte der Brahmane. Selbst Mond und Sonne existierten noch nicht. Es gab nur einen einzelnen Riesen, und der hieß Purusha. Armer Riese, bemerkte ein Junge. Was muss der sich gelangweilt haben? Ja, das hat er, stimmte der Priester zu. Und deshalb haben die Götter Purushas Körper in Einzelteile zerlegt, um die Welt ein bisschen interessanter zu machen. Aus Purushas einem Auge haben sie die Sonne gefertigt, aus seinem Gehirn den Mond. Auch Menschen sollten auf der Erde leben, und deshalb formten die Götter eine erste Gruppe aus Purushas Mund. Das waren besonders schlaue, redegewandte Leute, richtige Experten im Geschichtenerzählen. Wisst ihr, wer diese Leute waren? Ja, riefen die Jungs im Chor. Die Brahmanen, wir! Stimmt, lächelte der Priester. Und wen haben die Götter aus Purushas muskulösen Armen erschaffen? Die Krieger, schrien die Schüler. Und aus Purushas Oberschenkeln? Die Händler und Bauern. Wie schlau ihr doch seid. Ihr wisst ja schon alles. Zuletzt nahmen die Götter Purushas Füße, die zwei niedrigsten, schmutzigsten Körperteile, und machten ebenfalls Menschen daraus. Wisst ihr welche? Die Diener. Richtig, strahlte der Priester, ganz selig, dass seine Schüler sich an die Geschichte erinnerten. Aus den verschiedenen Körperteilen des Riesen wurden also verschiedene Menschengruppen geschaffen. Und weil jeder Körperteil eine andere Funktion hat, haben auch die Menschen unterschiedliche Aufgaben. Jeder Körperteil muss seinen ganz speziellen Job erledigen und jeder Mensch ebenso. Was würde wohl mit euren Körpern passieren, wenn eure Füße auf einmal sagten, wir haben keine Lust mehr zu laufen, wir wollen lieber reden? Oder wenn euer Magen sagt, ich finde Verdauen langweilig, ich möchte jetzt mal etwas sehen. Die Schüler dachten nach. Sie waren sich nicht sicher. War das eine Fangfrage? Schließlich antwortete der Schlaueste von ihnen, der Körper würde auseinanderfallen. Richtig, rief der Priester. Und genau so würde es auch einem Königreich gehen. Wenn die Bauern plötzlich aufhören würden, ihre Felder zu bestellen und stattdessen anfingen, Geschichten zu erzählen, oder wenn die Müllsammler auf einmal Priester werden wollten, würde das Königreich in sich zusammenfallen. Und genau deshalb muss jeder seine Aufgabe erfüllen und damit zufrieden sein. Und dann erzählte der Priester seinen Schülern etwas noch Wichtigeres. Nach eurem Tod werdet ihr als Babys wiedergeboren. Wie euer neues Leben wird, hängt allerdings davon ab, wie ihr euer altes Leben gelebt habt. Leute, die immer schön alle Regeln befolgen und ihre Arbeit ohne zu jammern erledigen, können ihre Position im nächsten Leben vielleicht verbessern. Dann werden sie zum Beispiel Brahmanen? Grinsten die Jungs. Ja, aber selbst ein Diener kann im nächsten Leben als Brahmane wiedergeboren werden, solange er sich streng an die Regeln hält. Umgekehrt kann ein Brahmane, der die Regeln bricht, im nächsten Leben auf den Rang eines Dieners zurückfallen. Den Jungs verging das Grinsen. Sie hatten keine Lust, eines Tages Diener zu sein. Ihr seht also, schloss der Priester, dass alles sehr fair zugeht. Die Reichen und Mächtigen sind bloß für ihre vielen guten Taten im früheren Leben belohnt worden. Die armen Diener baden nur aus, was sie im vorigen Leben falsch gemacht haben. Sie sollten die Regeln besonders eifrig befolgen, denn dann können sie in ihrem nächsten Leben vielleicht Brahmanen werden. Diese Geschichte erzählten die Brahmanen nicht nur ihren Schülern, sondern allen, auch den Kriegern, Bauern und Dienern, selbst den Unberührbaren. Und so glaubten die Inder tatsächlich, vielleicht mit Ausnahme einiger weniger Diener und Unberührbarer, dass die Regeln gerecht waren und befolgt werden sollten. Selbst im heutigen Indien glauben manche Leute noch daran. Gibt es auch in deinem Land Geschichten, die als Grund für alle möglichen ungerechten Vorschriften herhalten müssen?